Hat der Pilot zwischen Menschenleben abgewogen? Für ein paar Herbsttage im Jahr 2016 war die Aufregung in den Medien groß. Viele hatten Bedenken. Darf man die Zuschauer überhaupt nach dem Wert eines Menschenlebens fragen? Rechtfertigt man nicht allein schon mit der Themensetzung staatliches Töten? Die kurze Antwort auf die erste Frage lautet: Ja, man muss sogar. Und auf die zweite: Nein. Doch zunächst zum Fernsehstück. Ist es überhaupt geeignet, die moralische Gesinnung der Deutschen ans Licht zu bringen? Das ist fraglich, denn das Stück gründet auf einem Denkfehler. Der Verteidiger sagt, Koch hat abgewogen, das Leben von 164 unschuldigen Menschen oder das von 70.000. Die Staatsanwältin wiederholt das, der Angeklagte wiederholt das. Dabei ist diese Beschreibung schlicht falsch. Das Stück stellt zwei Szenarien gegenüber. In einem, dem tatsächlichen Weltlauf, feuert der Pilot die Rakete ab. 164 Menschen sterben. Im anderen, dem hypothetischen, sterben dieselben 164 Menschen eine Minute später und zusätzlich verlieren Tausende im Stadion ihr Leben, wenn die Maschine dort einschlägt. Es gibt also gar kein Abwägen, kein entweder die Passagiere oder die Stadionbesucher sterben. Wenn die Passagiere in keinem Fall zu retten sind, dürften für die Beurteilung nur die Zuschauer im Stadion ausschlaggebend sein. Richtig formuliert lautet der Konflikt also: Darf ein Pilot das Leben von 164 Menschen um eine Minute verkürzen, um Tausende zu retten? Die Antwort lautet: Ja. Er darf. Er muss sogar. Beruhigend, dass die Zuschauer das ebenso sehen. Man könnte die Frage hypothetisch auch den Passagieren stellen, selbst wenn es makaber klingt. Sie könnten eine Minute länger leben, dafür sterben tausende Menschen. Wollen Sie das?